Wien 2, Praterstraße 50. Wohnung von Ernestine Jakobson. In diesem Haus mussten 107 Menschen auf engstem Raum in Sammelwohnungen leben, ehe sie von den Nazis deportiert wurden. Nur zwei von ihnen haben überlebt. Ernestine Jakobson hatte schon vor dem Einmarsch der Nazis hier gewohnt. Brief von Erich Bayer. Meine liebe Omama, ich weiß nicht, wie du gestorben bist, aber ich weiß, wie du gelebt hast. In einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit Klo am Gang und einer düsteren Küche, in der ich so gern deine Fleischlaberln gerochen habe. Du hast dort mit deinem Sohn Max gewohnt, einem Elektrotechniker, Zwillingsbruder deiner Tochter Hella. Deine zwei weiteren Töchter waren Martha und Olga, meine Mutter. Hella und Max sind vor dir verschleppt und in Auschwitz ermordet worden. Dein Mann, mit dem du aus Schlesisch-Polen nach dem Ersten Weltkrieg nach Wien gekommen bist, war damals schon verstorben. Ich habe ihn, meinen Großvater, nie kennengelernt. In meiner Erinnerung warst du immer eine gütige, liebevolle Omama, die mit niemandem Streit hatte und um die sich deine Angehörigen gerne geschart haben. Für mich war es immer eine Freude, wenn ich bei dir übernachten durfte. Ich ging auch bei deinen Nachbarn ein und aus, und später verfolgte ich mit Trauer, wie sie, eine Familie nach der anderen, spurlos verschwanden. Sie waren nämlich alle Juden. Liebe Omama, heute bin ich glücklich, dass ich in Gedenken an dich diesen Stein der Erinnerung setzen lassen darf. Nicht, dass ich ihn brauchen würde, um an dich zu denken, ich habe dich nie vergessen. Aber es ist so, als hätte ich jetzt dein Grab, von dem ich sonst nichts weiß. Ich werde dich nie vergessen, deinen Peinigern nie verzeihen. Erich.